Das südkoreanische Verteidigungsministerium hielt vor kurzem mit den amerikanischen und japanischen Militärbehörden eine Videokonferenz ab, auf der die gemeinsame Nutzung der Informationen über den Raketenabschuss Nordkoreas und die politische Zusammenarbeit beraten wurden. Dabei betonte die südkoreanische Seite die angebliche Drohung Nordkoreas mit Raketen und äußerte ihren gefährlichen Willen dazu, den Bau des von den USA geführten Raketenabwehrsystems und die Gründung des Dreier-Militärpaktes zu forcieren. Im Rahmen der Ausweitung des Kampfes gegen die Stationierung des aggressiven Raketenabwehrsystems THAAD in ganz Südkorea wurde am 18. August in Seoul die Nationale Aktion gegen die THAAD-Stationierung gegründet. Die 90 Organisationen einschließlich des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften umfasst.